Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 29 11. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 29 11. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, das heißt, ihr seid am Zuge mit all euren Themen. 0130 2911, offenes Talk Radio, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0130 2911 oder die Faxnummer 0130 11 51 22. Herzlich willkommen heute Nacht als erster Peter und der ist 30. Hi. Ja, ich grüße dich. Hallo. Peter, ja, dein Thema. Ja, ich habe erstmal versucht, jemanden kennenzulernen. Partnerschaftlich halt über eine Kontaktline. Ja. Das sind diese Telefon 0190 Nummern. Ja. Wo du eine Mark 20 pro Minute ablöhnst. Genau. Und hab jetzt meine Telefonrechnung in Höhe von 2300 Mark bekommen. Oh, war ja. Und hab mich dann natürlich hingelegt. Hat es sich wenigstens gelohnt? Auch nicht. Auch das nein, nicht? Nein, nein. Wie oft muss man telefonieren, um auf diesen Preis zu kommen? Wie oft hast du telefoniert? In den letzten 4 Wochen wahrscheinlich? Ja, genau, während der letzten Telefonperiode halt. Ja. Das ist eigentlich schwer zu sagen, weil es gibt da zwei Möglichkeiten bei solcher Telefonline. Du sprichst live mit den Leuten und dann rattert das Geld oder sozusagen die Minuten natürlich weg, weil du willst ja auch was vom Gegenüber erfahren. Ja. Ich habe ziemlich schnell rausgekriegt, dass die alle so aus meiner Umgebung waren, Nachbarstädte und so, und das war eigentlich so gar nicht so schlecht. Mhm. Zum Zweiten hast du auch die Möglichkeit, das habe ich im Vorschirm halt, das macht auch nichts, zum Zweiten hast du die Möglichkeit, über so einen Telefonbriefkasten eine Nachricht zu hinterlassen. Aha, ja. So dass man also immer hin und her telefoniert und einen Tag eine Nachricht rausspricht, nächsten Tag kriegt man die Nachricht wieder zurück. Also warst du richtig damit beschäftigt? Bitte? Du warst richtig damit beschäftigt eine ganze Weile? Ja, richtig, genau. Mit dem Hintergrund irgendwie nicht nur eine Freundin zu kriegen, sondern auch eine Partnerin. Aber gut, ich habe also bisher also noch nie Richtung Kontaktanzeigen irgendwas in der Zeitung gemacht. Ja. Bin auch noch nicht zu sagen solo, also aber Peter, hat mich einfach interessiert auf der einen Seite und zum anderen. Dieses weiß man doch vorher, dass das Zeug so teuer ist, ne? Klar, man weiß es, aber man denkt nicht, dass die Zeit... Währenddessen, darüber nach so, ne? Ja, dass die Zeit so schnell verrennt. Ich meine, okay, naiv bin ich auch nicht und hätte noch denken können, dass es keine Rechnung wie sonst über, was habe ich sonst, 100 bis 200 Mark. Ja. Das ist klar. Und nun, du hast eine große Rechnung, ja, eine hohe Rechnung, aber keine Frau. Ja, okay, ich meine, das ist nicht das Schlimmste. Das ist nicht das Schlimmste? Das Schlimmste ist halt, dass ich habe 5 Blind Dates gehabt mit den Frauen. Aha. Also wirklich sehr nette, die also auch mit mir am Telefon sehr tolle Gespräche hatten. Ja. Und wir haben es dann auch so gemacht, dass wir nachher unsere privaten Telefonnummern ausgetauscht haben. Aha. Insofern bist du ja von diesem teuren Telefonservice weg. Ja. Aber zwei waren bereits in einer Beziehung, was sie mir erst live gesagt haben, als wir uns sahen, mein Blind Date. Ja. Fand ich eigentlich nicht so schön, weil sie haben eben am Telefon das nicht gesagt. Sie hätten es eher sagen müssen. Ja, ich denke mal, wäre fairer gewesen. Wäre korrekter gewesen, dann ja, hätte ich mir die Fahrt dahin sparen können. Ja. Zwei haben sich völlig falsch beschrieben. Ich habe also nichts gegen korpulente Frauen. Ja. Aber wenn eine sagt, ich bin schlank und sehe einigermaßen gut aus und dann kommt da ein 1,60 Meter Frau von ungefähr 90 Kilo, schätze ich mal. Das war dann nicht so dein Geschmack? Nö, und das war auch einfach falsch beschrieben. Man kann doch nicht sagen, ich bin schlank. Genau, ich das sieht einigermaßen gut aus. Genau, ja. Wenn das solche kleine Kugelige ist, nicht? Die anderen Frauen, die liiert waren, hätten die dir denn gefallen oder war der eine bei? Ja, die hätten mir gefallen. Und deswegen waren sie wahrscheinlich auch liiert. Ja. Die haben mir einfach gesagt, es hat sie einfach mal gereizt, der hinter der Stimme steckt. Ja, aber schon doof, ne? Es ist nicht korrekt, das so zu machen. Nö, nö. Und so, das Blödste halt, dass ich mir denke, die Frauen, die zahlen übrigens nichts auf dieser Line. Ich weiß, die telefonieren mit 130er Nummer, ja, 0130, ne? Und die Herren, die werden da abgezockt. Ja. Vielleicht bin ich jetzt etwas ungerecht, dass ich sage... so ist das mit der Gleichberechtigung, ne? Ja, ich hab immer gedacht, Peter, vielleicht muss das für die Frauen gratis sein, weil Männerüberschuss da ist. Ja, das weiß ich nur auch nicht, warum das so ist. Kann ich nur nicht sagen. Was, wie geht das jetzt weiter? Nochmal? Ich habe heute mit der Telekom telefoniert. Ja. Und habe also erstmal gesagt, das kann doch gar nicht sein. Und die fragten mich sofort, haben sie eine 190er-Nummer angewählt? Mhm. Ja, sage ich, da waren schon ein paar Gespräche bei. Mhm. Na, sagt sie, vor einer halben Stunde habe ich genau das Gleiche gehabt. Da war ein junger Herr, der hat 4000 Mark auf dieser Kontaktline telefoniert. Heißt das für dich jetzt nie wieder Talkline? Nie wieder diese Telefonline. Nie wieder diese Telefonline? Das auf jeden Fall, ja. Und wo suchst du die Frauen jetzt demnächst? Ja, ich mache das so, wie ich bisher meine Vaterschaften hatte. Das ergibt sich halt, wenn man irgendwo unterwegs ist und so weiter. Genau. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der jetzt irgendwie das nötig hat, dass er unbedingt über seine Reihen jemanden kennenlernen muss. Peter, dann wünsche ich dir viel Glück. Ja, danke. Wenn du morgen vielleicht in die Rolle gehst oder heute Abend. Ja, okay. Eine habe ich noch im Petto, die möchte sich auch noch mal mit mir treffen, zweites und drittes Mal. Ja, dann mach es doch. Vielleicht ist das ja was. Vielleicht ist genau die wird es vielleicht sein. Genau, toll, toll, okay. Toll. Tschüss, Peter. Tschüss. Sabine, 28. Hallo? Sabine. Ja, Hallöchen. Du bist dran. Jo, ich habe folgendes Problem, dass alle Leute ihren Seelenschmerz bei mir sich ausheulen, sage ich mal. Wie kommt das? Bitte? Wie kommt das? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich leider nicht beantworten. Deshalb ist es ja auch mein Problem. War das immer schon so? Das war immer schon so, ja. Also es kann sein, dass ich wildfremde Leute treffe und im Verlaufe eines Gespräches dann erzählen sie mir ihre Lebensgeschichte und welche Probleme sie haben und was sie da machen können. Ja. Und das nervt dich allmählich? Ja, das nervt erstens und zweitens geht es mir auch ziemlich an die Substanz, muss ich sagen, weil ich leider jemand bin, der das noch mit nach Hause nimmt, sage ich mal, und dann drüber brütet, was kann man machen, was kann man nicht machen und so weiter. Wobei ich ja schon glaube, dass sowas nicht vom Himmel fällt, dass man selbst daran auch einiges dazu beiträgt, dass du bestimmte Fragen stellst oder in bestimmter Weise dich interessiert zeigst für die Leute, dass die sich da sofort dir öffnen, dass du vielleicht gar nicht viel von dir erzählst auch. Kann das sein? Ja, das ist meistens so, ja. Ich bin jemand, der ziemlich zurückhaltend im Prinzip, wenn es um meine Probleme geht. Siehst du? Dann wunderst du dich. Wahrscheinlich machst du dich ganz zu und lässt die anderen erstmal kommen und das finden die natürlich schön und dann hast du hinterher eine ganze Lebensgeschichte vor dir und ärgerst dich unter Umständen noch. Ja, nee, ärgern eigentlich nicht, weil ich es dann meistens interessant finde, was die Leute zu erzählen haben. Nur wie gesagt, das Problem besteht dann darin, das halt zu verarbeiten, sage ich mal. Mhm. Erzähl einfach mehr von dir. Knall dich rein in die Kommunikation. Das, ja gut, das aber, ist es. Aber das bringt dann halt wieder das Problem, dann öffne ich mich ja und das ist mir teilweise halt auch von meiner Lebensgeschichte her nicht ganz so recht, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber ich glaube mal, ich glaube wirklich, dass da, in diesem Fall sind die anderen nicht schuld daran. Das ist deine Sache, wie du mit Leuten umgehst. Und da würde ich mich genau beobachten, wie weit du da auch Signale bewusst oder unterbewusst ausstrahlst, dass Leute sich dann auch so öffnen. Und das kannst du dann in irgendeiner Weise, denke ich, auch manipulieren. Mhm. Ganz sicher, bin ich ganz sicher. Also du meinst, dass ich irgendwelche... Es steht dir nicht auf der Stirn geschrieben, erzählt mir euer Leben. Mit Sicherheit nicht. Nee, das ist richtig, ja. Ja. Das stimmt. Also einfach mich selber beobachten, ja. Aber das Problem ist dann an der ganzen Angelegenheit, liegt das dann an der Mimik, an der Gestik, das ist... Es liegt an äußerlichen Sachen, an Körpersprache, aber es liegt natürlich ganz gravierend auch an der Form, wie du mit Leuten ins Gespräch kommst, wie du welche Fragen oder du stellst oder wie interessiert du bist. Und ich denke, ein gewisses sich einbringen ist durchaus auch in Ordnung, wenn du von dir auch mal ein bisschen was erzählst. Dann ist das nicht ist es gleichgewichtiger. Es tut einem auch gut, wenn man sie von sich erzählt. Ja, das ist sicherlich richtig, das stimmt schon. Nur wie gesagt, ich verstehe halt nicht, warum die Leute mir dann immer gleich so ein Vertrauen entgegenbringen. Das kann ich nicht verstehen. Weil du vielleicht ein ganz netter Mensch bist. Ach so, alles klar. Das, daran wollen wir nichts ändern, Sabine. Alles klar, okay, gut. Tschüss. Ich probiere mal, mich zu beobachten. Ja, okay, ciao, tschüss. Der Mike ist dran und der ist 24. Nee, Maike. Jetzt habe ich gleich einen Mann aus ihr gemacht. Maike. Ja, genau, hier ist Maike. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, hallo Domian. Ja. Meine Liebe. Ja, mein Thema ist Geschwisterliebe. Das Thema hattest du ja gestern auch schon in deiner Sendung. Das hatten wir gestern, ganz dramatisch, ne? Ja, bei mir war es noch dramatischer. Bei mir ist es ganz schlimm ausgegangen. Und ich wollte auch dem Mädchen sagen, dass sie da lieber die Finger von lässt. Erzähl mal deine Erfahrung. Ja, meine Erfahrung ist, also mein Bruder und ich, wir kannten uns nicht, wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Mhm. Wir haben uns erst später in der Disco kennengelernt. Wir wussten zwar, dass es uns gibt. Also dass ich wusste zwar, dass ich noch einen Bruder habe und er wusste, dass er noch eine Schwester hat. Mhm. Und als Kleinkinder hatten wir uns gesehen, aber wir konnten uns nicht mehr daran erinnern, wie wir aussehen. Warum seid ihr getrennt worden? Weil meine Mutter sich damals von ihrem Mann getrennt hat. Also erstmal mein Halbbruder, wir haben die gleiche Mutter, aber verschiedene Väter. Ah, ist der Halbbruder? Mhm. Genau. Und er ist damals bei seiner Oma aufgewachsen und ich ihm halt bei meinen Eltern. Ja. Und dann habt ihr euch in der Disco, ich muss gerade ein bisschen lachen, in der Disco kennengelernt, das ist ein bisschen wie verbotene Liebe, ne? Ja, genau. Ihr habt euch das ist auch meine Lieblingsserie, deswegen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr habt euch in einer Disco kennengelernt, wie alt wart ihr da? Ja, das war jetzt vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren? Mhm. Da warst du 21. Ja, genau. Und mein Bruder ist 5 Jahre älter als ich. Und da kanntet ihr euch nicht? Nee, wir kannten uns nicht. Das ist ja irre spannend. Ich meine, es war aber schon immer so, ich wusste, dass er rote Haare hat. Mhm. Und es war also schon so, dass ich wohne in Cuxhaven und der Ort ist eigentlich ziemlich klein. Mhm. Und er ist in einem Dorf etwas außerhalb von Cuxhaven aufgewachsen. Ja. Und wenn ich also durch die Stadt gegangen bin oder in Diskotheken war, habe ich schon geguckt auf rothaarige Männer. So, du hast einen rothaarigen Mann in der Disco gesehen. War dein erster Gedanke, ist es vielleicht? Ja, war schon. Ach, das schon? Ist es immer gewesen, wenn ich jemanden gesehen habe mit roten Haaren. Wer hat dann wen angesprochen? Ich ihn. Du hast ihn gleich mit den Worten, bist du direkt zur Sache gekommen oder hast du erstmal so ein bisschen... Nee, ich habe ihn erstmal von Weitem beobachtet und dann kam er dann zu mir und wollte mich dann zum Bier einladen und darauf bin ich dann auch eingegangen und dann bin ich aber gleich mit der Sprache rausgerückt. Und ihr habt euch dann gleich... Habe ich ihn gleich gefragt, ob er Sven heißt und sagte er ja und dann habe ich ihn erzählt, wer ich bin, ja und dann... Das ist ja irre. und da hat es auch gleich gefunkt, sozusagen. Ja, sofort, ja. Und da entwickelte sich eine Liebe raus? Ja. Eine richtige Verliebtheit mit allem drum und dran? Ja, richtig. Wir waren dann auch richtig zusammen. Er ist dann auch zu mir gezogen. Mit meiner Mutter hatte er vorher auch keinen Kontakt gehabt. Mhm. Das entwickelte er sich dann auch nach und nach. Die ganze komplette Familie wusste das dann auch, hat es auch akzeptiert. Mhm. Das heißt, toleriert. Was ich komisch finde, Maike, ist, dass ihr da relativ nah beieinander wohntet. Du weißt sogar den Namen, wusstest du sogar den Namen von ihm. Ja. Und dir ist es nicht gelungen, an ihn heranzukommen vorher. Und dann trefft ihr euch zufällig in der Disco. Ja. Weil wir beide zu feige waren oder so, um uns mal so anzurufen oder so und so zu besuchen. Mhm. Warum war der zu feige? Ja, weiß ich nicht, weil ich hatte mir das öfter mal vorgenommen, da mal hinzufahren, da wo er wohnt. Aber ja, irgendwo war dann immer die Hemmschwelle, da vor der Tür zu stehen und zu klingeln und dann zu sagen, hi, hier ist deine Schwester oder so, ich wollte dich mal kennenlernen. Und der hatte auch keinen Kontakt zu deiner Mutter? Nee, überhaupt nicht, nee. Und du bist bei deiner Mutter aufgewachsen? Das wurde alles unterbrochen von seiner Oma, wo er aufgewachsen ist. Und warum hast du nicht mal telefoniert? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist eben halt so gekommen, wie es gekommen ist. Und dann kam es zu diesem großartigen Zufall, genau. Der wirklich sich anhört wie im Drehbuch. Ja. Ne? Wie in einer Seifenoper. Ja. Wollen wir das mal so hinnehmen? Dann gab es, wie du es gerade schon angedeutet hast, eben eine ganz, ganz nahe Verbindung zwischen euch beiden. Ja. Und dann? Ja, dann war es dann später so, dass er dann auch zu mir gezogen ist. Wir aber dann auch 2 Jahre zusammen waren, wir aber beide im Endeffekt mit der Segelsituation nicht fertig geworden sind. Also beide ständig so einen Druck im Nacken hatten, dass wir es eigentlich nicht dürfen, aber dann trotzdem zusammen waren. Mhm. Und es dann nachher so eskaliert ist, dass er Alkohol getrunken hat, dann auch aggressiv wurde, hier nicht aufstehen wollte, obwohl ich ihm das ein paar Mal gesagt habe, wir uns dann auch immer wieder vertragen haben und dann wir wieder zusammen waren. Mhm. Und irgendwann ist es dann so eskaliert, dass er wieder besoffen war und ich dann mit dem Messer auf ihn losgegangen bin und dann auch gestochen habe. Weil ich anders nicht mehr wusste, wie ich aus dieser Situation rauskommen sollte. Wahrscheinlich hat hinterher die Therapeutin dann zu mir gesagt. Du hast ihn mit dem Messer angegriffen? Mhm. Ja, habe ich gemacht. Wohin hast du gestochen? In die Schulter. Auf die linke Seite. Und war schwer verletzt? Ja. Also die Lunge ist gleich zusammengefallen. Ich musste dann vor ins Krankenhaus. Ich habe dann auch gleich den Notarzt angerufen. Die haben ihn dann gleich abgeholt. Und ich habe gleich die Polizei mitgenommen. Und welche Konsequenzen hatte das? Ja, ich wurde dann gleich von der Polizei verhört. Er war dann erstmal auf der Intensivstation. Und ja, dann... Nach dem Verhör haben sie mich dann wieder nach Hause gefahren. Dann, wie ich dann hier zu Hause das ganze Blut gesehen habe, bin ich dann total abgetreten und habe dann 2 Tage dann selber einen Selbstmordversuch gemacht, weil ich mit der ganzen Situation dann erst recht nicht mehr fertig geworden bin. Hat er dich angezeigt? Nein, hat er nicht. Das ist jetzt auch alles jetzt über ein Jahr her und jetzt haben wir beide auch wieder einen ganz guten Kontakt zusammen. Also jetzt ist es richtig, gehen wir miteinander um wie Bruder und Schwester. Er hat einen guten Kontakt. Du hast beinahe versucht, ihn umzubringen. Ja, ja. Und jetzt habt ihr wieder einen guten Kontakt miteinander? Ja, weil wir beide darüber geredet haben und wie soll ich das sagen? Weil wir beide wussten, dass jetzt im Nachhinein wissen, warum und weshalb das passiert ist. Weil wir beide aus dieser Situation eigentlich wieder ausbrechen mussten, aber nicht die Kraft hatten, das zu machen. Schluss zu machen. Trotzdem, es ist ja nun ein irrer Vorfall. Ja, ja. Wie stehst du denn zu dieser Tat? Ja, ich habe tierische Selbstvorwürfe gehabt. Ne? Mhm. Aber ich teile es auch immer noch. Ich bin dann hinterher, musste ich dann auch gleich in die psychiatrische Klinik, weil ich dann auch einen Selbstmordversuch hinter mir hatte. Ja. Klingt alles sehr, sehr wahnsinnig. Das ist auch gewesen. Und du meinst, dass diese seelische Belastung letztendlich von dem gesellschaftlichen Druck herrührte, dass man eben, weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Ja, und auch den Druck, den man selber hat. Ja gut, aber der kommt ja auch nicht von nirgendwo. Ja, aber auch dieses schlechte Gewissen hatten wir beide selber aber auch. Ja, aber das schlechte Gewissen kommt ja nur auch eben durch eine moralische Norm, ne? Ja, ja, davon. Mhm. Also deine Erfahrung ist da sehr schlecht. Schon. Kann man sicher nicht so verallgemeinern. Sicher wär's, versuche das mal einfach zu denken, was wäre gewesen, wenn man gesellschaftlich sagen würde oder gesagt hätte, okay, das ist okay, das kann man auch machen. Nee, wäre es trotzdem nicht gegangen. Warum nicht? Weil ich schon eigentlich dieses, Familie, heiraten, Kinder kriegen, das alles wäre ja nicht gegangen. Ne? Ja, also ja. Da haben wir schon sehr drauf aufgepasst, ja. dass ich also nicht schwanger wird, dass wir also keine Kinder kriegen. Ja, ja. Und das hat da also auch mit zu beigetragen. Ne? Jetzt ist das Verhältnis bereinigt, sage ich mal. Ja, die Familie hat sich beruhigt, die war natürlich auch alle in Aufruhr gewesen, auch alle mehr nervenfertig gewesen, die ganze Familie. Ne? Mhm. Hast du so generell Angst, dass dir irgendwann nochmal so ein Durchdreher passieren könnte? Nee, nein, ich bin dann auch hinterher auch in psychiatrischer Behandlung gewesen. Mhm. Und da wurde das auch alles mit mir zusammen aufarbeitet, warum und weshalb das dann passiert ist. Ne? Danke für deinen Anruf, Maike. Ja, alles tschüss. Klar. Okay, ciao. Tschüss. Sascha, 20. Hallo. Hallo. Sascha, guten Morgen. Morgen. Du klingst aber nicht gut. Nee, mir geht's auch nicht gut. Was ist los? Ich habe eine dumme Sache gemacht mit einem Kumpel. Was hast du gemacht? Ich habe mich in eine Spielothek überfallen. Ach du Jemensee, wo war das? Nee, nicht wo war das, wann war das? Vor einer Woche. Hm. Wie viel habt ihr rausgeholt? 200.000. 200.000 Mark? Mhm. Also sind geschnappt worden. Ihr seid geschnappt worden? Mhm. Ja. Wie, beschreibt mal den ganzen Tathergang. Also, zuerst ist es uns so spontan eingefallen und dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Also zuerst hatten wir ein bisschen Schiss. Mhm. Und dann haben wir uns doch dazu überredet, es auch durchzuziehen. Mhm. Und dann war also das fällt einem das einfach so spontan ein, hey, heute überfallen wir... Nee, das lag auch daran, weil wir Geld nötig waren. Mhm. Also, ich suche zurzeit einen Ausbildungsplatz, ja. Ich habe keinen Verdienst, ich lebe vom Sozialamt. Mhm. Und das ist ja auch nicht gerade viel. Und dann lebt man natürlich schon ein bisschen mit den Gedanken, was zu machen, dass man Geld verdient. Mhm. Und dann ist das uns so eingefallen, dann haben wir uns Sachen besorgt. Waffen hatten wir, also Gaspistolen und Sturmhaube haben wir uns besorgt. Ein was? Sturm? Sturmhaube. Was ist also das? Also zum Überziehen. Ach so, so ein Ding, ja. Und dann haben wir das durchgezogen. Dann seid ihr reingestürmt in das Ding? Ja. War das eine große Spielothek? Ja, es ist nicht sehr große Spielothek, so eine kleine, mittelmäßige. Und muss man sich das vorstellen wie so ein Banküberfall im Fernsehen? Mhm. Ja, einer hat Geiseln, also einer hat die... Leute den Schacht gehalten, die da noch drin waren, und andere die Kassiererin sozusagen. Wie haben die Leute reagiert? Die waren geschockt, also die haben nichts gemacht, also die haben den Anweisungen befolgt, die wir gemacht haben. Mhm. So, haben die euch das Geld, was ihnen da zur Verfügung stand, gegeben? Mhm. Und dann sind wir geflüchtet. Ja, wohin? Zu ihm nach Hause sind wir geflüchtet. Ja. Und dann, also sind wir zuerst zum Kumpel in eine Wohnung reingegangen und mich hat schon die Polizei verfolgt. Wie? So schnell? Ja. Wie kam das? Die hat wohl den Alarm ausgelöst, also den Knopf gedrückt. Ach so. Und dann sind wir zu dem Kumpel in die Wohnung gegangen, da wurde im Erdgeschoss. Mhm. Der Polizist hinter mir, dann sind wir im Balkon wieder rausgesprungen. Bei dem Kumpel. Und dann sind wir in den Keller von ihm gegangen, von meinem Freund. Mhm. Haben uns erstmal da kurz aufgehalten, dann sind wir ziemlich hoch in die Wohnung. Mhm. Haben die Sachen vorher in den Keller gebracht, haben die versteckt. Mhm. Und dann haben wir uns natürlich oben ins Bett gelegt und so getan, dass wir nichts wüssten. Mhm. Und dann haben sie den Keller durchsucht, bei ihm haben sie die ganzen Sachen gefunden. Mhm. Und sind wir abgeführt worden mit Handschellen. An dem gleichen Abend? Am gleichen Abend, noch nachts um eins. Ja. Dann haben sie ihn erstmal aufs Revier gebracht. Und mich haben sie erstmal nach Hause gebracht zu meiner Mutter. Mhm. Haben sie erstmal die Wohnung durchsucht, ob sie noch ein paar Sachen finden werden oder so. Ja. Mit Handschellen. Und meine Mutter hat natürlich erstmal einen Schreck gekriegt. Ja. Und dann haben sie mich dann mit aufs Revier genommen. Dann musste ich eine Nacht in der Zelle übernachten. Und am nächsten Tag haben sie mich dann verhört. Verhört? Mhm. Mhm. Hast du es gleich zugegeben dann? Ja, die haben ja die ganzen, zwei ja schon alle, die Beweise hatten sie ja schon, also musste ich ja zugeben auf gut Deutsch. Ja. Und nun? Ja, jetzt müssen wir auf den Gerichtstermin warten, also wir haben noch nicht Bescheid gekriegt. Hm. Wann wird er sagen? Das wissen wir noch nicht, wir kriegen dann Bescheid, fast. Hast du einen Rechtsanwalt? Noch nicht. Hast du eine Ahnung, was dir da blüht? Ja, ich könnte bis zu 2 Jahren kriegen, oder 5 Jahre mindestens. Hm. Naja, das ist natürlich unter Umständen, klar, das ist unter Umständen mit Geiselnahme kann man, oder der Geiselnahme ja, nicht direkt. Geiselnahme war es ja nicht. Nicht direkt, aber schwerer Raubüberfall. Schwerer Raubüberfall, ja. Mein Gott, hast du eine Scheiße gebaut. Mhm. Was denkst du jetzt dazu? Ja, ich bereue das. Ich ärgere mich, dass ich so eine Scheiße gemacht habe, dass ich mein ganzes Leben kaputt mache jetzt dadurch. Ja. Wegen ein paar lumpiger 2000 Mark. Ja. Und auch wenn es 20.000 gewesen wären, das hat ja mit der Höhe gar nichts zu tun. Nee. Und so groß war die Not ja nur auch nicht, dass du das Geld so unbedingt hättest brauchen können. Na klar. Ich wollte jetzt mal was fragen. Bitte. Und zwar, ist das jetzt so, meine 3 Kumpels haben eine andere Aussage gemacht als ich. Aber ich habe die Wahrheit gesagt. Und die anderen haben es ein bisschen verändert, die Aussage. Was haben die denn gesagt? Die haben gesagt, wir hätten die Blaumänner gebräucht, um zu tapezieren. Moment mal, jetzt muss ich mal fragen. Ich dachte, es wäre nur ein einziger dabei gewesen. Ja, ich und mein Freund waren das. Ja, und also wir haben 2 Blaumänner gehabt. Also wir hatten 2 Sturmhauben. Ja, nee, weil du gerade gesagt hast, meine Kumpels haben... Ja, also die anderen beiden waren in der Wohnung, wo wir reingelaufen sind. Ach so. Mh. Dann hat die Polizisten dann dort das Geld gefunden, weil wir es da verloren haben. Ja. Und dann haben die 3 ausgesagt, dass sie die Blaumänner nur zum Tapezieren gebraucht hätten. Und ich habe gesagt, dass wir die von dem gekriegt haben zum Überfall. Mhm. Und jetzt hat mir der eine Kumpel gedroht, dass ich meine Aussage zurückziehen soll. Also dass ich die ändern soll. Also weil die Angst haben, dass die da mit reingezogen werden. Genau. Hattet ihr denn Abmachungen, dass die irgendwie ein bisschen von dem Geld... Ja. Mhm. Jetzt will ich wissen, was ich machen soll, weil er meint, ich soll die Aussage zurückziehen, weil er, der eine ist auf Bewährung, der ist 30, der hat schon Bewährung, mhm. und der wird natürlich dann kräftig dann in den Knast gehen, wenn er jetzt, wenn da mit anderen drin ist. Mhm. Sascha, bleib bei der Aussage, die du gemacht hast, wenn das die Wahrheit ist, sag für dich, das reite dich jetzt nicht noch mehr rein. Mhm. Sag jetzt ganz radikal die Wahrheit. Ja, ich habe bloß ein bisschen Angst, dass der irgendwie... Ist mir klar. Dass der mir droht irgendwie. Ist wenn mir der klar. In den Knast kommt und der kommt dann wieder raus, dann... Ja. Trotzdem. Wenn du jetzt aus Rücksichtnahme irgendwie was verschweigst oder noch rumlügst und dieses kommt dann raus... Dann bin ich selbst dran. Verschärft sich dein ganzer Fall noch mehr. Ja, klar. Du reitest dich immer mehr rein. Das ist mir klar. Bleib mal bei deiner Aussage, wie gesagt, wenn das wirklich die absolute Wahrheit ist. Bursche, ja, was soll ich dir jetzt wünschen? Ich hoffe, dass ich nicht bestraft werde, vielleicht Bewährung kriege, weil es meine erste Tat ist. Mhm. Du bist bisher überhaupt nirgendwo irgendwie straffällig geworden. Nee. Ja. Da wünsche ich dir einen Richter, der dich und deinen Fall wirklich sehr, sehr fair und gerecht behandelt. Mhm. Mach's gut. Vielen Dank, dass ich mich erwähnen konnte. Tschüss, Sascha. Mach's gut. Ciao. Wenn er jetzt ist, die Helga ist dran, 46 Jahre. Ja, hallo. Hallo Helga. Hallo Domian. Erstmal bin ich ja platt, dass ich überhaupt bei dir mal durchgekommen bin. Ja. Also es scheint ja immer ein Glückstag zu sein. Und zwar geht es darum, ich bin also manchmal... über die Mode empört. Und zwar in dem Sinne... Über die Mode. Und zwar sei es Kataloge oder wenn man mal hier die Models im Fernsehen sieht, ja. Die haben dann immer diese tollen Sachen an. Und wenn einer Kleidergröße 44, 46 hat, so wie ich, ja. der kann das ja manchmal gar nicht tragen. Ja. Und dann gucke ich mir irgendwie einen Katalog an und dann sage ich, das ist toll. Ja, das sieht gut aus und dann bestelle ich mir das. Und dann sieht das natürlich bei mir nicht so toll aus wie bei den Mädels im Katalog. Ja. Und wie gesagt, ich habe mir da auch schon mal so einige Sachen bestellt bei verschiedenen Häusern, habe einiges auch behalten, einiges ging zurück. Und hatte ich letztes Jahr mal hier bei einem Versandhaus was bestellt und das gefiel mir absolut nicht, habe ich das zurückgeschickt. Und dann hatte ich mir das nochmal neu bestellt und dann kriegte ich dann einen Brief von dem Versandhaus, also dass die mir ja gar nichts mehr schicken wollten, weil halt ich ja sowieso alles zurückschicken würde. Also hast du da schon einen schlechten Eindruck gemacht bei denen. Ja, pass auf. Und dann habe ich gesagt, so geht das ja nicht. Und dann habe ich da angerufen, mich mit diesem Geschäftsführer verbinden lassen und dann habe ich dir mal so meine Meinung gesagt. Und gesagt, hören Sie mal, ich sage, das sieht im Katalog immer alles so toll aus. Ich sage, wenn man die Sachen dann zu Hause hat, ist das gar nicht mehr so toll. Ich sage, ich behalte doch keine Sachen, die mir nicht gefallen oder die mir nicht stehen. Aber es geht jetzt nicht nur um die Größe. Du meinst generell, dass die Sachen im Katalog anders wirken als denn hinterher? Ich meine, also es gibt ja jetzt auch schon hier diese Übergrößen, die habe ich Gott sei Dank nicht. Es gibt ja auch bei uns hier in Dortmund auch Modenschau für Mollige und so weiter. Genau, und so fort. Aber ich gehe jetzt mal vom Katalog her. Okay. Da gibt es manchmal ein Kleid oder Rock, was der Geier, das ist in Größe 38 abgebildet, gibt es aber bis 48, 50. Und dann sieht das in der größeren Größe nicht mehr so schön aus. Das sieht in der größeren Größe dann nicht mehr so toll aus. Und dann finde ich eben, dass diese Kataloge dann auch mal dementsprechend Damen aussuchen, die jetzt hier 44, 46 haben. Und? Denn dann würde man ja längst nicht so viel zurückschicken. Ja, und dann eben, also meinetwegen ein sehr schickes Kleid in einer schlanken Größe präsentiert und in einer etwas größeren. Ja, so meine ich das. Die können da jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Größe 36, 38 hat. Und das fand ich heute Abend wieder so toll. Da war Lokalzeit im WDR 3, ja. Marc Schautzer. Und da war auch so ein Model da, ich weiß es gar nicht, ein Mann als Model. Und ja. Der war ziemlich kompulent. Ja. Ne? Der hat also auch Mode vorgetragen. Na, und dann fiel mir das wieder so ein, dass mich das schon so oft geärgert hat. Da habe ich gesagt, das geht doch auch. Ja. Warum machen die also bei Frauen das nicht auch? Gut, es gibt im Katalog dann auch Seiten, das ist aber diese Mutti-Mode dann. Also ich denke mal, dass es vielleicht eine sehr schöne Anregung ist. Und wenn jetzt Quelle, Neckermann, Otto und wie sie alle heißen, zugehört haben, ja? Die Bosse, dann ist das vielleicht eine Anregung. Ja, und deswegen habe ich auch versucht, bei dem mal durchzukommen. Ne? Denn es gibt ja auch diese Mutti-Mode im Katalog, aber so eine Mutti bin ich nicht. Ich bin eigentlich ein sportlicher Typ, ne, und kann mich eigentlich auch für meine Kleidergröße ganz gut kleiden. Ja. Ne. Nur ich finde, da müsste mal irgendwas geändert werden. Na, dann würden die Leute längst nicht so viel zurückschicken. Also dies war jetzt ein Hinweis an die Großkonzerne. An die Großkonzerne. Liebe Helga. Denn das sind ja auch Kosten. Genau, ganz genau. Ideen entstehen und mir entstehen. Schönes Wochenende. Ich wünsche dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Daniel, 19. Ja, hallo Domian. Hallo Daniel. Ja, hier ist der Daniel. Und zwar möchte ich um das Thema sagen, ich wollte schon mal 96 in dem Thema 96 anrufen. Und da bin ich auch durchgekommen. Und zwar geht es um das Thema Gefängnis. Ja. Weil ich war im Knast drinne. Und zwar wegen Einbruchsdiebstahl, Autodiebstahl und Körperverletzung. Aha. Und ich bin jetzt endlich raus. Nach anderthalb Jahren. Und ich hoffe auch, dass ich draußen bleibe. Ich weiß nicht, also ich habe zwar sehr viele Freunde, ich habe auch neue Freunde, aber ich habe auch noch die alten Freunde und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, meine neuen Freunde, die sind alles eigentlich total normale Leute und meine alten Freunde, die sind immer noch dieselben, also auf Scheiße bauen und sowas. Mit denen du eigentlich gar nicht so gerne zusammen sein möchtest, ne? Ja, nee. Ich würde schon gerne mit den Leuten zusammen sein, aber das ist eben ein Problem, weil dann komme ich wieder auf den Rückzug. Also, ja klar, das alte Lied. Ja, richtig, dann... Genau, dann fange ich wieder an. Wie wärst du mit der ganz einfachen Entscheidung, wenn du das Glück schon hast, dass du neue Freunde gefunden hast, einfach wirklich auf Distanz zu gehen zu den alten Freunden? Mit denen sich einfach nicht zu treffen, radikal, basta. Aha. Ja, bloß, und dann ist ja das Problem. Ich treffe mich dann zwar nicht mehr mit den Leuten, und dann kommen die auch immer zu mir. Ja, dann musst du den, also ich sag es mal so, denn das wäre vielleicht die einfachste Möglichkeit, indem du diesen Kontakt, wenn es auch unter Umständen ein paar nette Leute dabei gibt, aber einfach radikal abbrichst. Mhm. Radikal. Ja, naja. Ja, nur so geht das dann. So ein bisschen ist es nicht. Ja. Und konzentrier dich auf deine neuen Freunde und such dir und erweitere den neuen Freundeskreis noch. Aha. Was machst du vom Beruf? Na, im Moment gar nichts. Ich hatte wieder einen Beruf, aber da wurde ich gekündigt, eben weil ich Ex-Knazi bin. Mhm. Hast du was gelernt? Ja, richtig. Naja, halbwegs gelernt. Was denn? Ich wollte Maurer werden. Aber hast du nicht zu Ende gemacht? Nee, ging ja nicht. Mhm. Was ist mit irgendwelchen neuen Umschulungsmaßnahmen oder zusätzlichen Ausbildungen? Ja, ich war beim Arbeitsamt und die haben auch gesagt, okay, aber anscheinend wird wohl doch nichts drauf. Ja Mensch, mit 19 musst du dich dahinter hängen. Ja. Du bist dann noch ganz jung. Mhm. Außerdem, das wäre wirklich, wirklich nur ein guter Start, wenn du zumindest eine abgeschlossene Berufsausbildung hättest. Ja, richtig, ja, stimmt. Na, ich meine, ich hatte im Knast auch weitergemacht, also ich hatte im Knast weiter die Lehre. Ja. Und dann wurde ich ja nur eben entlassen. Ja. Und die hatten mir eigentlich, also in dem Knast haben sie mir gesagt, die wollen sich darum kümmern, dass ich draußen sofort meine Lehre kriege. War aber nicht so. War aber wieder nicht so. Ja. Dann mach den Leuten im Arbeitsamt die Hölle heiß. Mhm. Und häng nicht zu Hause rum, nämlich dann besteht die Gefahr ja noch viel mehr, dass du wieder in irgendwelche alten Strukturen kommst. Ne? Ja, stimmt. Ja, dann wollte ich noch was sagen. Und zwar, ich meine, ich habe ja nur das Thema auch gehört hier mit dem jungen Mann vor der Frau jetzt. Mhm. Mit dem Überfall, oder? Ja, richtig, richtig. Und ich möchte ihm bloß sagen, er soll bei der Wahrheit bleiben. Mhm. Weil ich meine, ich war nur lange genug drin und ich meine, ich weiß, was da drin abläuft. Mhm. Und ich meine, ich sage das zwar nicht gerne, aber ich wurde da drin auch ziemlich oft sexuell misshandelt. Mhm. Und deshalb rate ich ihm eigentlich, dass er echt bei der Wahrheit bleibt. Inwiefern sexuell misshandelt? Na, mit eben, ich musste blasen alles. Und dann eben wurde ich auch sehr oft in, naja, eben... Du bist vergewaltigt worden. Ja, richtig. Mhm. Das eben, das konnte ich. Ich meine, ich habe es vor dem Dings auch gesagt, dem Sozialarbeiter, aber... Ist das... Mir hat mal ein Knacki gesagt, dass das fast gang und gäbe ist in den Knästen. Ja, ist richtig. Das sind nicht unbedingt Schwule, die das machen, sondern einfach Leute, die aufgrund der Not, dass da keine Frauen sind. Ja, genau, genau. Na und deshalb, und ich meine, ich hatte mit dem Sozialarbeiter gesprochen und alles und er versicherte mir eigentlich auch, dass es nie wieder passieren würde, aber das war auch völliger Schwachsinn und ich meine, man hat ja auch keine Beweise dafür gehabt, ne? Wie oft ist denn das, wie lange warst du inhaftiert? Anderthalb Jahre? Ja, anderthalb Jahre. Mhm. Wie oft ist das da passiert? Also in den anderthalb Jahren kann man sagen, sehr oft. Mhm. Also ich schätze vielleicht in anderthalb Jahren ein ganzes halbes Jahr bestimmt. Regelmäßig pro Woche, oder wie? Nee, nicht regelmäßig, sondern immer nur, wenn man Aufschluss hatte. Also, ich meine, das Aufschluss hat man ja jeden Tag. Und ich meine, ich hatte dann auch sehr oft den Aufschluss verweigert. Aufschluss heißt, dass man aus der Zelle rauskommt? Ja, richtig. Und in dem ganzen Gang rumläuft. Ja. Mit den ganzen anderen Gefangenen. Und das hatte ich dann eben verweigert. Mhm. Und dann war eigentlich alles paletti. Und dann wurde ich auch in einen anderen Knast gescheckt, weil das da keine Vorsichtsdinger mehr hatte, da alles. Mhm. Weil die waren ja nur noch auf mich alles aus. Und in dem neuen Knast war ich dann eigentlich ganz zufrieden. Hattest du Ruhe? Ja, da hatte ich wirklich richtig Ruhe. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, du hast Aufschluss. Du kommst aus deiner Zelle raus und kannst da rumlaufen. Da passiert das dann? Ja, richtig, genau. Aber da sind doch immer irgendwelche Wächter, oder? Nee, die Wächter, die sitzen ja eben bloß vorne in dem komischen Ding drin. Ja. Und dann hat man dich zur Seite genommen und dich, ja, wo ist das dann passiert? Auf einem Gang? Nee, nicht auf dem Gang, sondern in der Zelle. Du wurdest also in die Zelle reingerufen. Weil die Zellen ja aufstanden, ne? Ja, richtig. Mhm. Und wurdest in die Zelle reingerufen und dann eben, na komm, wir wollen ein bisschen unterhalten alles und dann ging es los, entweder das oder kriegst eben richtig in die Fresse alles. Waren das mehrere Männer, die dich dann festgehalten haben? Ja, richtig. Mhm. Und ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass ich da eigentlich nie wieder reinkomme. Mhm. Deshalb versuche ich jetzt im Jahr 97 eigentlich alles Mögliche zu tun, dass ich keinen Mist mehr baue. Also. Bursche, und dazu gehört alles Mögliche eben auch, dass du wirklich händeringend versuchen musst, deine Lehre fertig zu machen. Ja, richtig. Richtig. Nur so kann, das ist schon schwer genug für dich. Ja. Und ohne Lehre ist es noch viel schwieriger. Mhm. Alles Glück. Ja, mein Lieber. Danke dir. Tschüss. YouTube, ach so, ich wollte noch was sagen. Ja. Und zwar, ob ich das ganze Team von euch grüßen könnte. Ja, gerne. Und zwar von mir, also vom Daniel und vom Steven. Ja, schön, wir freuen uns. Und wir finden das echt klasse, dass es euch überhaupt gibt, alles. Klasse. Weil das ist eigentlich sehr gut, dass man sich wenigstens mal unterhalten kann. Daniel, vielen Dank für das Kompliment. Jo, danke. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Jetzt machen wir eine Pause. ihr Lieben, heute Nacht ist das Talkradio radikal offen für alle eure Themen. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir hier in der Sendung zu unterhalten, über was ganz Persönliches oder auch über was ganz Allgemeines, ihr könnt uns erreichen, mich erreichen hier kostenfrei unter 01301511 22, das ist die Faxnummer und die Telefonnummer ist 01309911. Jetzt geht's weiter mit Wiener und die ist 21. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo. Also ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen gezogen. Ja. Und komme hier überhaupt nicht klar, weil ich hier eigentlich gar keinen habe, außer nur, ja, außer einen ganz lieben Freund, aber... Ja, wo bist du in Niedersachsen hingezogen? Nach Soltau-Fallingbostel. Das ist in der Lüneburger Heide. Ja, also in die tiefe Provinz. Ja, kann man so kann sagen. Kann man so sagen. Ja, und ja, erstmal war für mich die Trennung überhaupt schon total schwierig von meinem alten Wohnort. Mhm. Und die hat mich sehr viel Kraft gekostet und jetzt habe ich irgendwie... Wo hast du gewohnt hier bei uns? In Paderborn. In Paderborn. Ja. Warum bist du umgezogen? Ja, das war eine längere Geschichte. Ich bin verheiratet, lebe jetzt in Scheidung. Mhm. Und das hat alles nicht mehr so hingehauen mit meinem Ehemann und so mit mir halt. Ja. Ja, und dann war ich in einer Therapie und habe dann so die Kraft dafür gefunden, mich zu trennen. Ja. Und ja, habe das dann auch durchgezogen. So, das war ganz schön schwierig für mich. Und ja, jetzt bin ich halt hier, weil in Paderborn hat mich halt nichts mehr gehalten. Aber das ist deine Heimat, oder wie? Nein, ich komme eigentlich aus Gütersloh. Ja. Aber du warst in Paderborn verheiratet? Ja, ich war in Paderborn verheiratet. Wie kam die Entscheidung dann nach Niedersachsen, da in die ferne Lüneburger Heide zu gehen? Ja, die Entscheidung kam, weil erstmal wusste ich nicht, wohin. Mhm. Und ja, mir hat halt ein sehr lieber Freund angeboten, wir könnten uns zusammen eine Wohnung nehmen. Ah, es gibt also eine Kontaktperson dort. Ja. Mhm. Die gibt es. Und ja, dann haben wir uns halt hier die Wohnung genommen. Und jetzt sitzt du in der Lüneburger Heide und bist unglücklich. Ja, ich bin echt. Und hast Sehnsucht nach Paderborn? Oder wo? Naja, ich weiß nicht. Ich weiß, na, Sehnsucht würde ich nicht unbedingt sagen. Wie lange lebst du schon da jetzt? Ich bin erst am 15. hierher gezogen, also ist noch gar nicht so lange. Ach, das ist ja ganz frisch. Ja, ganz frisch. Aber irgendwie kriege ich hier überhaupt keine Kontakte. Also ich habe jetzt schon, ich meine, ich war ja schon vorher hier ein paar Mal zu Besuch. Ja. Und hatte schon immer versucht, aber irgendwie erledigt sich das dann immer alles. Ich weiß auch nicht wieso. Was arbeitest du da? Ja, das ist auch schon wieder so ein Problem. Ich arbeite im Moment gar nicht. Mhm. Ich habe 2 Ausbildungen abgebrochen, weil es mir psychisch nicht so gut ging. Mhm. Und ja, jetzt stehe ich da, habe keine Ausbildung und eine Arbeit sowieso nicht. Aber du suchst jetzt natürlich da in deiner Umgebung eine Arbeit. Ja, das weiß ich auch noch. Also ich möchte schon gerne wieder eine Ausbildung machen, mhm, aber ich bin auch noch sehbehindert und dann wird es natürlich doppelt schwierig, da noch was zu finden für mich. Also meinst du fast, dass das eine Fehlentscheidung war, der Umzug? Tja, nein, glaube ich nicht. Ich dann, weiß nur nicht, wie es war. Dann würde ich mal ganz einfach sagen, Gina, wenn du am 15. erst dahin gezogen bist. Und was haben wir heute? Heute haben wir den 1., ne? 1. Februar. Das sind gerade mal 2 Wochen her. Ja, ja, gut, 2 Wochen. Ja, nur gut, aber als ich nach Köln gezogen bin, habe ich ein Jahr gebraucht, um mich einzubinden. Ein ganzes Jahr. Und das ist eine große Stadt und es gibt 100.000 Leute an jeder Ecke und so. Also nach 2 Wochen würde ich da mal noch sehr optimistisch sein. Meine Liebe. Ja. Kopf hoch und hab Spaß an der Lüneburger Heide. Und dann wirst du sicher auch nette Leute treffen. Schauen wir mal. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sabrina, 17. Ja, hallo. Hallo. Dein Thema. Mein Thema, also ich bin 17 Jahre und ich habe einen Freund, der ist 19. Ja, gut. Ja, und wir sind jetzt seit 14 Monaten zusammen. Ja. Und auf jeden Fall, also wir haben regelmäßig Geschlechtsverkehr. Mhm. Und jetzt vor knapp 2 Monaten fing das mal an, dass wir Geschlechtsverkehr hatten und also er hatte steifes Glied und dann, also währenddessen, bevor er gekommen ist, halt ging das überhaupt nicht mehr. Also wir hatten totales Chaos im Bett, dann war hier eine Panne, da eine Panne. Ja, und jetzt seitdem ich aus dem Urlaub vor einem Monat wieder gekommen bin, klappt es überhaupt nicht mehr. Also Moment. Klappt alles ab. Ihr hattet absolutes Chaos im Bett. Warum? Woher kam das? Ja, ich weiß nicht. Also das, ich muss zugeben, ich bin im Urlaub einmal fremdgegangen. Also gehe ich jetzt mal ganz offen zu, das weiß mein Freund auch. Ja. Und also da hatte ich keine Probleme mit dem anderen Jungen. Also an mir kann das irgendwie so gar nicht liegen. Aber diese ersten Probleme waren aber schon vor dem Urlaub. Ja, da war, ist das zweimal passiert, also dass wir irgendwie mittendrin abbrechen mussten. Warum musstet ihr abbrechen? Ja, weil es auf einmal war es bei ihm zu Ende und er kam zu früh halt auch einmal und so. Ja, irgendwie hat das überhaupt nicht mehr so geklappt wie vorher. Also das erste Jahr, ich habe, glaube ich, das erste Mal nach 2 Monaten mit ihm geschlafen. Dann halt die restlichen 10 Monate ging das total gut und hinterher wollte das irgendwie nicht mehr so gehen. Wobei, das kann ja mal vorkommen, dass man zu früh kommt, ne? Ja, aber sonst war das Problem ja auch nie da. Also die ganze davor. Okay, das ist zweimal passiert und dann bist du im Urlaub gefahren und bist glatt gleich dann auch fremd gegangen. Ja, das war ein Versehen. Ja, ja. Hast du es ihm aber gebeichtet, deinem Freund? Ja, und er hatte das dann irgendwo weggesteckt und so. Jetzt. Und jetzt, wie ist die Situation jetzt danach? Also, ja, wenn wir miteinander schlafen, dann schlaft es auf einmal ab und er kann nicht mehr und auch kein zweites Mal oder drittes Mal, also kommt überhaupt nicht mehr. Also es kommt auch gar nicht zum ersten Mal, richtig? Also nicht so richtig. So wie früher ist das nicht mal und ich habe mir jetzt auch schon überlegt, ob das irgendwie Problem, ob er irgendwie so Probleme mit irgendwas hat oder so. Ja. Aber das ist auch überhaupt gar nichts. Ja. Habt ihr dieses so thematisiert für euch beide schon? Habt ihr darüber geredet? Ja, ich muss sagen, also jetzt nach dem Urlaub, als es dann wieder nach dem dritten Mal passiert ist, dann habe ich es erstmal so überspielt, so habe ein bisschen mit ihm gekuschelt und so, habe ihn zur Seite genommen und meinte so, ah, komm und so. Ja, dann war es weg, aber ich meine, vielleicht macht es ihm auch ein bisschen so zu schaffen. Vielleicht hast du ihn irgendwie auch, ich sag's jetzt immer so, vielleicht hast du ihn irgendwie auch unter Stress gesetzt, dass er irgendwie dann den Eindruck hat, es dir besonders recht machen zu wollen und dich nicht enttäuschen zu wollen. Und jetzt läuft bei ihm überhaupt nichts mehr. Oder es läuft umso schwieriger. Ich meine, so mit Vertrauen und so tut er mir ja auch. Als ich habe ja gesagt, es ist nicht so schlimm und so. Lass ein bisschen kuscheln und so. Ja. Halt weiter. Hat er aber auch bei mir geschlafen. Ja, ich weiß nicht, aber das ist nicht mehr so wie früher. Und ich liebe den zwar noch so wie früher, aber also im Bett klappt es irgendwie überhaupt nicht mehr. Du liebst ihn auf jeden Fall mit Haut und Haaren. Ja. Und er dich auch? Ja, also das hat er mir auch schon oft genug bewiesen. Ja, dann finde ich eigentlich, das, was du ja intuitiv gemacht hast, zu sagen, hier kommen wir, das jetzt erstmal nicht so richtig der knallharte Sex so läuft, wie wir es vielleicht kennen, nehmen wir erstmal die softe Nummer, die Kuschelnummer. Finde ich gut, finde ich richtig. Mach das mal weiter so. Ich glaube, so kannst du auch, wenn da irgendein Vertrauen kaputt gegangen ist oder wenn er in irgendeiner Weise sich da gestresst fühlt, kannst du dieses abbauen, dass du gar nicht große Erwartungshaltungen erstmal ihm signalisierst, es muss jetzt wieder wirklich volle Pulle abgehen, sondern lass es mal allmählich kommen. Versuch einfach nur mit Zärtlichkeit, mit Streicheln und ganz, ganz allmählich, dass es gar nicht darauf anlegst, dass es jetzt wirklich zum Geschlechtsverkehr auch kommt. Das denke ich mal, dass das erstmal der richtige Weg auch ist, den du ja schon auch eingeschlagen hast. Ja, ich meine, ich mache das jetzt seit ungefähr 3 Wochen jetzt, so dass ich halt jetzt immer so ankomme, ja, komm, lass ein bisschen schmusen und so. Halt irgendwie Musik anmach, Kerzen, genau, stellen, ja. Weiß nicht, aber irgendwie, es will ich jetzt seit 3 Wochen, also ich sehe den täglich und wir hätten auch täglich die Chance dazu, also miteinander zu schlafen, aber also ich weiß echt nicht, woran das noch liegen kann. Ich hatte jetzt auch vorgestern hatte ich das Thema angesprochen, meinte so, ist irgendwas, hast du irgendwelche Probleme oder weiß ich nicht. Und er meinte halt nur, ne, ist nichts und so. Es besteht natürlich die Möglichkeit auch, dass da wirklich noch irgendwas im Hintergrund bei ihm wabert, wo er sich selbst vielleicht nicht im Klaren ist oder dass er Angst hat, damit rauszurücken. Deswegen würde ich würde zweigleisig machen. Ich würde einmal so diese Zärtlichkeitsschiene fahren. Und auf der anderen Seite aber auch doch nochmal auch sehr freundlich und aber immer wieder versuchen, dieses auch ins Gespräch zu bringen. Dass du ihm auch das Vertrauen letztendlich bereitest, dass er das auch sagen kann, falls da wirklich irgendwas in ihm vorgeht. Das wäre so meine Ideen für die nächste Zeit. Ich meine, 3 Wochen ist ja auch noch nicht so sehr lange. Da würde ich jetzt auch mal ein bisschen geduldig rangehen. Ja, Sexualität ist so. Wenn man das jetzt so ein Jahr lang gewohnt ist, dass klar, man, klar. Sabrina, klar, aber Sexualität ist wirklich manchmal sowas Feingliedriges und sowas Diffuses, wo man ganz vorsichtig rangehen muss. Kuschel mit deinem Freund, sei zärtlich mit ihm und sprich das Thema ruhig immer wieder an. Ja, klar. Das wäre erstmal so meine Idee, mein Tipp für die nächste Zeit. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann muss man gucken. Oh, klar, Marsch. Viel Glück. Ja, danke schön. Tschüss, Sabrina. Ja, tschüss. Von Sabrina springen wir jetzt zu Sabine. Ja, hallo. Die Sabine ist 32 Jahre alt. Ja. Hallo. Hallo. Mein Problem ist im Endeffekt meine Schwester. Warum? Und zwar geht es darum, die ist 40 Jahre alt, Alkoholikerin und ist schwanger. Oh weia, sie ist Alkoholikerin und schwanger? Ja. Das heißt, sie trinkt während der Schwangerschaft? Ja, also im Endeffekt ist das so eine etwas längere Geschichte. Ich habe selber drei Kinder, bin geschieden. Mein Mann hat mich vor fast 4 Jahren damals rausgeschmissen aus der Wohnung. Und dann habe ich ein Jahr bei meiner Schwester gewohnt. Mhm. Und in der Zeit habe ich von Sozialhilfe gelebt und vom Jugendamt habe ich Unterhaltsvorschuss bekommen. Und im Endeffekt habe ich ihr das Geld gegeben, weil wir eben da gewohnt haben. Mhm. Und dann war das Problem eben halt so, dass sie das ganze Geld versoffen hat und dass im Endeffekt mehr Bierdosen wie Wurstscheiben im Kühlschrank waren. Mhm. Und dass ich einen ganz, ganz lieben Freund hatte, der im Endeffekt mir dabei rausgeholfen hat. Der gesagt hat, komm her, Sabine, wir schaffen das schon, ich helfe dir dabei. Und er hat im Endeffekt meine Kinder durchgefüttert und sie hat da den großen Larry raushängen lassen. Ja, so. Und im Endeffekt musste ich ja dieses ganze Jahr im Endeffekt durchhalten, weil das ist absolut gar nicht so einfach, im Raum Hamburg eine Wohnung zu bekommen. Ja, ja. Und auf jeden Fall hatte ich mit ihr dann noch so weiter in Kontakt, wo ich meine eigene Wohnung bekommen habe. Und dann rief sie mich an und dann sagte sie, Mensch, Sabine, und ich bin schwanger und freu dich für mich. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, was, ich kann mich für dich nicht freuen. Mhm. So, und ich habe jetzt das Problem damit, wenn sie das Kind austrägt, dass sie kommt unter Garantie bei mir an. Und ich weiß nicht, mich belastet das irgendwie. Also ich belaste die Tatsache, dass sie das Kind austrägt und weiterhin säuft. Ja. Das ist das Problem für dich auch. Ja, für mich. Und wie du dich da jetzt verhalten sollst. Ja. Finde ich auch sehr, sehr, sehr problematisch, weil fast ganz klar und wissenschaftlich nachgewiesen ist, nicht fast, es ist nachgewiesen, dass das Kind geschädigt wird oder dass die Gefahr extrem hoch ist, dass das Kind geschädigt wird. Ja. Das ist sogar beim Rauchen so, wenn jemand starke Raucherin ist und wenn du das durch die Schwangerschaft durchziehst, es muss nicht immer eine Schädigung haben, aber die Gefahr ist immens. Die Gefahr ist da, ja. Immens. Und beim Alkoholiker sowieso, weil das Kind kriegt ja ständig den Alkohol auch mit verabreicht. Ne? Mhm. Das in den Embryo. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dein Einfluss auf die Schwester ist. Kannst du ihr denn dieses Problem oder diese Gefahr wirklich plastisch klar machen auch? Nee, kann ich nicht. Ich meine, sie weiß zwar, dass sie trinkt, dass sie viel trinkt und dass sie im Endeffekt eine Alkoholikerin ist. Und dann war das ja immer so, sie hat sich immer, jetzt an meinen Sohn hat sie sich immer geklammert. Ja. So im Endeffekt, den liebt sie und hier und da, aber sobald der Alkohol im Spiel ist, dann schaltet bei ihr das Hirn aus. Und da hast du ihr denn so knallhart gesagt, hier Mädchen, du bist eine Alkoholikerin? Ja. Und du schädigst nicht nur dich jetzt, sondern auch noch einen anderen Menschen. Ja. Du bist verantwortlich dafür, dass vielleicht ein Mensch auf die Welt kommt, der zeitlebens behindert ist oder schwerst geschädigt. Ja. Hast du ihm das, hast das du ihr das so ich, klar ja, gesagt? Ja, habe ich ihr knallhart gesagt. Wie, was kommt da zurück? Ja, gar nichts. Im Endeffekt beißt man da auf Granit. Sie, wenn sie nüchtern ist, ist sie ein herzensguter Mensch. Mhm. Und wenn sie voll ist, dann... Aber wenn sie nüchtern ist, erreichst du sie denn nicht damit? Doch, dann erreiche ich sie damit. Aber das ist dann vielleicht für einen Tag und dann ist wieder 3 Tage Ende. Gibt es denn einen Arzt, der darüber Bescheid weiß? Nein. Kannst du sie denn dazu bewegen, dass sie... Hat sie denn einen Arzt ihres Vertrauens? Gibt es einen, den sie gut findet und mag? Ja, ich habe ihr gesagt, sie soll zu meinem Gynäkologen gehen. Ja. So, und dann hat sie ja gesagt, na gut, das wird sie machen und ja, was da jetzt nun war dabei rauskommt. Ich meine, das ist vielleicht eine Möglichkeit, Sabine. Also, und der Gynäkologe ist gut, das weißt du. Der ist sehr gut, ja. Ich meine, könntest du ja vielleicht sogar schon vorbereiten, wenn sie da hingeht und ihm das Problem schildern. Vielleicht besteht die Möglichkeit, über diese Schiene an sie ranzukommen, sprich über einen Arzt, weil dieser Arzt ihr wahrscheinlich noch viel plastischer klar machen kann, mit welchem hohen Risiko sie da spielt. Und der könnte sie wahrscheinlich auch sachkundig beraten, wie man, wenn man hochgradig alkoholabhängig ist, sich in einer Schwangerschaft verhalten soll. Ja. Das weiß man als Laie ja alles gar nicht. Du scheinst sie nicht zu erreichen. Versuch es dann über den Arzt. Versuch sie da zu diesem Arzt zu kriegen, wenn es ein guter Arzt ist. Gut. Das werde ich versuchen. Wäre meine Idee. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, gut, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Mara und die ist 70 Jahre. Hallo. Hallo, Domian. Ja. Wir können uns duzen, trotz des Altersunterschieds. Das freut mich. Ja? Mara, ja, gerne. Ich wollte auch vor jüngeren Leuten und auch für mich, weil ich noch nie darüber gesprochen habe, ich wollte das schon lange in eure Sendung reingehen. Ja. Ich war 20 Jahre alt bei Kriegsende. Ja. Die Dienststelle hat sich aufgelöst. Wir sind in der Nähe von Biberach Wir waren zunächst 6 Mädchen, dann waren wir zum Schluss nur noch 2 und wurden sofort bei der polizeilichen Anmeldung nochmal in so eine Sache hineingesteckt. Was heißt in eine militärische Sache. Was heißt denn Dienststelle wurde aufgelöst? Welche Dienststelle? Das war eine Division, eine deutsche Militärdivision, in die wir einfach hineingesteckt wurden. Ja, ja. Wo wir keine Ahnung hatten und ich musste Waffen ausgeben. Das erklärt vieles, was jetzt kommt. Ja. Dann haben wir, sind die Amerikaner und die Franzosen, die Elitetruppen von De Gaulle sind näher gekommen, die viele Frauen vergewaltigt haben. Ja. Und dann haben wir uns mit 3 die bei uns, Lanzern, die bei uns im Büro waren, haben wir uns versteckt und haben uns in die Berge hineinbegeben, haben unser Gepäck unten bei den Bauern abgegeben, also wo können wir uns verstecken. Also ganz da oben ist eine Hütte und da könnt ihr wohnen. Und die Amerikaner kommen von der anderen Seite. Wir mussten also jeden Tag mussten wir Essen holen gehen. Und wir waren allein, weil die Jungs zum Essen fassen weg waren. Und dann ging plötzlich die Tür auf. Es kamen 2 angetrunkene deutsche Lanzer, keine Elitetruppen von De Gaulle herein. Sofort Hosenlatz aufgeknöpft. Und sie waren nicht so betrunken, dass wir sie wegstoßen konnten. Mhm. Der eine hatte schon meine Freundin geschnappt und war schon bei der Arbeit und der andere kommt auf mich zu. Ich habe ihn gewarnt, denn ich hatte aus der Dienststelle einen Karabiner 98K mitgenommen. Frag mich nicht, warum. Mhm. Und ich habe im Schock geschossen, auf beide. Und als denn die Jungs zurückkamen, die haben auch die Schüsse gehört und haben gesagt, nun müssen wir sofort weg. Und wenn es in Richtung der Amerikaner ist. Mhm. Und dann sind wir dann auch wieder durch Berg und Tal, wurden es erst von den Amerikanern gefangen genommen, dann wurden wir freigelassen, dann kamen wir in ein französisches Lager und waren die Männer tot? Leider Gottes meine Landsleute. Mara, eine Frage, waren die beiden Männer tot? Bitte? Waren die beiden Männer tot? Ich habe es angenommen, ich wusste es nicht. Mhm. Ich habe mich aber später, nachdem ich wieder bei meinen Eltern war, bin ich mit meiner Mutter, ohne was zu erzählen, sind wir da unten wieder hin ins Allgäu unter dem Motto, ich muss meine Klamotten holen. Mhm. Und da haben wir überall in dem Dorf gefragt, lagen, nachdem wir weg waren in dieser Hütte, waren da irgendwelche angeschossenen Leute. Mhm. Und die Bauern haben alle gesagt, nein. Ich habe aber an ihren Gesichtern gewusst oder gesehen, sie wissen etwas. Mhm. Ich konnte also nie erfahren, was ich wirklich angestellt habe. Bis heute nicht? Nein. Nein. Und weißt du, ich brauche eigentlich jemand, ich muss ja sagen, ich bin seit 30 Jahren Psychologin. Mhm. Ich weiß inzwischen, dass ich jemanden brauche, der mir zumindest verzeiht. Mhm. Das Problem war, dass ich nicht erzählen durfte, das war meine feste Meinung, bei der Hysterie nach dem Krieg und unsere Soldaten und der Vermissten, jeder Vermisst, dass ich nie erzählen durfte, zunächst mal, ich habe auf deutsche Lanzer geschossen, die in Anführungsstriche unser Vaterland verteidigt haben. Ich bin dann nach Brasilien ausgewandert, lange Zeit. Ja. Und bin sehr spät, habe dort geheiratet, Familie, bin sehr spät wieder zurückgekommen. Ich habe mich ein einziges Mal einem Pfarrer anvertraut, dem ich die Story erzählt habe, und habe ihm gesagt, wer verzeiht mir? Wer nimmt mir die Schuld? Ja. Also man kann nicht 2 Menschen töten, ohne ein Schuldgefühl zu haben, egal wo die Rechtslage liegt. Natürlich. Was hat der Pfarrer dir geantwortet? Nichts. Muss er drüber nachdenken. Ich habe nie mehr was von ihm gehört, obwohl wir in einer Stadt wohnen. Du trägst diese Sache jetzt dein ganzes Leben lang mit dir rum. Ja. Und habe mich vor unserem Volk geschämt, das ist die Ursache, dass ich bei Kriegsende auf einen deutschen Lanzer geschossen habe, während andere Frauen ihre gefallenen Männer beweint haben. Das ist der Grund. Das ist der Grund? Oder ist es auch der Grund, dass du schlichtweg einfach, und das kann man ja annehmen, dass du 2 Menschen, egal ob es eine Deutsche waren oder dass du 2 Menschen wahrscheinlich oder vielleicht umgebracht hast? Das tut man nicht so ohne weiteres und kann das verdrängen bis zum Sankt Nimmerleinstag. Das kommt immer wieder. Nun war es ja eine ganz klare Notwehr. Das war Notwehr. Ja. Aber das ändert im Grunde in meinem Herzen nicht. Ja. Du sagst, du bist Psychologin vom Beruf. Ja. Bist du lehre das Fach auch. Du lehrst das Fach, dann... Also ich sehe es glasklar. Dann weiß ich ja, dass du wahrscheinlich im Rahmen deiner Ausbildung, deiner Tätigkeit, dich sehr viel auch mit dir beschäftigt hast. Oh ja. Ist es dir nicht gelungen, da einen Weg zu finden, dieses in irgendeiner Form für dich zu formen? Und somit weißt du, damit zu leben? Ja, ich habe lange Jahre gedacht, es ist mir gelungen. Mhm. Aber irgendwo, weißt du, wo wir normalerweise das Vorbewusste suchen, da hinten ist dann die unbewusste Schicht und da ist es. Und das war für mich eine einzige Qual, wie jetzt diese 50 Jahre, was weiß ich, Kriegsende waren. Ja. Und da kamen die Zeugen der Zeit und so weiter. Und ich habe mir immer gesagt, mein Gott, du hast doch auch noch da irgendwo eine Bombe im Keller. Ja. Ja? Ich weiß nicht. Du weißt natürlich, ich lebe mein Leben, aber auch das lebt mit mir. Du weißt natürlich, dass ich da vollkommen überfordert bin. Ich weiß. Ist ja klar, ne? Ich kann mir das nur anhören, was du erzählt hast. Ich kann da, weiß Gott nicht, ich habe viel zu viel Respekt vor dem, auch was du schon wahrscheinlich an Gedankenarbeit geleistet hast, da irgendwie jetzt in 2,5 Minuten was zu sagen. Ich kann das nur so anhören und... Es ist einfach ganz so, auch wenn ich mir manchmal so deine Beiträge anhöre, so schnell, wenn diese jungen Leute, so schnell wird man eine Schuld nicht los, egal ob es eine echte Schuld ist. Man lebt damit und die lebt mit uns. Mhm. Ja. Liebe das Mara, ist eine kleine Erfahrung, die ich also vielleicht noch beitragen kann. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir trotzdem alles, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Mara. Alles Gute. Tschüss, ciao. Tschüss. Jetzt ist die Katrin dran, die Katrin und die 24. Hallo. Ja, hallo, Katrin. Ich wollte wohl über meine Verbrechensgeschichte reden. Deine Verbrechensgeschichte? Ja, das ist schon etwas länger her. Das ist wohl wahr, aber es belastet mich doch immer noch irgendwo. Was hast du angestellt? Es hat klein angefangen, dass wir hatten Hunger, nicht? Und kein Geld und dann sind wir in den Keller gegangen und haben erstmal so die Keller so der Nachbarn aufgeräumt. Die hatten da so eingeweckte Sachen, weißt schon, ne? Ihr hattet Hunger? Ja, also arbeitslos und naja, also es kam nicht viel rüber, ne? Ja. Also ich war auch damals auf dem Trip, also wo mich das nicht gekümmert hat. Also seid ihr bei den Nachbarn eingestiegen? Erstmal in den Keller. Ja. Und dann? Und dann ging es weiter, dass wir in die Läden gegangen sind, ganz normal, haben erstmal Zigaretten geholt und sowas. Ja, und dann kamen dann die ganz großen, also was heißt die ganz großen Sachen, so groß waren sie auch nicht, und dann kamen halt so kleine Geschäfte dran, so diese auf dem Dorf, diese kleinen Kioske, wo du dann Zigaretten kaufen kannst, wo wir dann Zigaretten und Essen besorgt haben. Und das größte Ding, was uns eigentlich geleistet haben, war so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Ja, also es waren immer Einbrüche oder Lebensmittel wurden gestohlen. Ja, Lebensmittel, Zigaretten, Kleidung, ja. Und dann bist du, da seid ihr, sind die Geschwister? Nein, das waren Bekannte von mir. Ja. Also mittlerweile sehe ich sie nur noch nicht mal mehr als Bekannte, also ich kenne sie mittlerweile schon nicht mehr, ne? Also die haben mich da doch ganz schön mit reingerissen und und ich war dann in zum Schluss war ich dann auch obdachlos, arbeitslos und schwanger. Und wie ist es denn im Moment, Karin? Gut, Katrin. Also es ist völlig abgeschlossen. Wie gesagt, ich war da zu dem Zeitpunkt schwanger und habe das Kind ganz normal, bin dann auch aus dem Ort weggezogen. Ja. Zu meinen Eltern. Und habe das Kind ganz normal groß, ohne irgendwelche Nachgedanken das oder so. War jetzt ein ganz kurzes Gespräch. Aber ja, schön ist es, dass es dir gut geht. Das ist das Allerwichtigste. Ja, doch. Auch, dass es so bleibt. Gut. Mach's gut, Katrin. Ja, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team. Bei Jochen Rausch, bei Ralf Becker, Jeanette Krause, Roland Lohr, Elke Pulz, Petra Grützmann, Katrin Heckmann, deren Mutti ich übrigens auch ganz herzlich grüße, Alexander Hack und Michael Kopper. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns Montag auf Dienstag wiedersehen. Punkt 1, WDR Fernsehen und 1 Live. Macht's gut. Ciao.